Kultur ist Nahrung für die Freiheit. Lore Kleinert im Gespräch mit der Schweizer Philosophin Jeanne Hersch. Als Schule des Staunens begreift sie die Philosophie. Und das bedeutet für die Genfer Philosophin Jeanne Hersch, Wissenschaft nicht nur in den Elfenbeinturm zu verbannen, sondern zu Fragen der Ethik ebenso Stellung zu beziehen wie zur aktuellen Politik. 1910, als Kind jüdisch-polnischer Studenten in Genf geboren, studierte sie Literaturwissenschaft und Philosophie und wurde 1932 in Heidelberg Schülerin von Karl Jaspers. Ihm widmete sie ihr Hauptwerk Lettre et la Forme, das Sein und die Form, und blieb seinem Denken lebenslang verbunden. Die nationalsozialistische Machtergreifung erlebte sie als jüdische Studentin in Deutschland mit. 1956 erhielt Jeanne Hersch die Professur für systematische Philosophie in Genf. Sie wurde unter anderem mit dem Montaigne und dem Karl Jaspers Preis ausgezeichnet. Sie engagierte sich im Rahmen der UNESCO, deren Abteilung für Philosophie sie leitete, für Menschenrechte und Demokratie und kritisierte als engagiertes Mitglied der Schweizer Sozialdemokratie utopische Heilslehren und totalitäre Ansprüche. Sie wurde zur unbequemen Kritikerin der 68er-Bewegung, weil sie die Abschaffung jeglicher Autorität als Ausdruck eines dem Menschen unangemessenen Gleichheitsstrebens ablehnte. Ebenso kritisierte sie den Machbarkeitswahn moderner Technologie. Lore Kleinert hat mit der Schweizer Philosophin das folgende Gespräch geführt. Frau Hersch, Sie waren früher aktiv in der UNESCO, engagierten sich für die Menschenrechte und Sie waren kritisch gegenüber allen utopischen Heilslehren. Sie waren Schülerin von Karl Jaspers, sind Lehrerin selbst von vielen Schülern. Eine Grundfrage ist für Sie immer gewesen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Ja, wenn Sie sich jetzt in Deutschland den Ausbruch von Hass und Gewalttätigkeit ansehen, dann stellt sich diese Frage sehr neu, sehr aktuell. Haben Sie denn den Eindruck, dass an dieser an sich stabilen Demokratie etwas fehlt, das diese Menschen hätte auffangen können? Wissen Sie, wir leben in einer Zeit sehr, sehr schnellen Veränderung. Wir haben Veränderungen in den letzten 3 Jahren erlebt, die niemand, aber ich sage ja niemand, erwartet hat. Und die sind so schnell, so heftig vor sich gegangen, dass obgleich das Menschen mit einer Freude erfüllt hat, die man gar nicht erwartete, die sind doch im Grunde irgendwie gefährlich, denn man passt sich schnell an. Und wenn man sieht, wenn man die Lage sieht, wie sie im Osten ist, so ist es so, dass man dem Osten, ich meine nicht nur die deutsche Bundesrepublik, die deutsche DDR, sondern überhaupt die Staaten des Ostens, man sieht, wie in welcher Lage sie sich befinden, dann versteht jeder Mensch, dass man da helfen muss. Und helfen in schnellem Tempo. Und es ist die Frage, wie man ökonomisch einfach vor sich lebt. Und da sind die Kinder da und so weiter. Und wenn es darum geht, dass man nicht sicher ist, seine Kinder ernähren und wärmen zu können, dann können die Leute nicht warten. Dann kommt die Ungeduld und die Unruhe. Und in dem Westen kommt das schlechte Gewissen und man weiß nicht mehr, wie man ein noch austut. Ich glaube, diese Gewalt, die da ausgebrochen ist, ist auch verbunden mit einem schlechten Gewissen. Es sieht nicht so aus, aber es ist auch so. Sie sagen, wir wollen den Leuten nicht helfen, wir wollen die Leute fortjagen, aber trotzdem ertragen sie diese Lage nicht. Und deswegen glaube ich, dass es für unsere Sicherheit im Westen dringend nötig ist, den Leuten im Osten zu helfen und schnell zu helfen. Erstaunlich ist doch, dass ein System wie das deutsche, wie das in der Bundesrepublik offensichtlich nicht in der Lage war, das vorauszusehen, das einigermaßen frühzeitig zu planen, dass Hilfe erfolgen muss, dass etwas aufgefangen werden muss, auch in der Psyche dieser Menschen dort, was zu Bruch gegangen ist. Ich bin nicht überzeugt, dass nach den Ereignissen, jetzt also, nach den Ereignissen, die da in Berlin geschehen sind, dass man es jetzt wüsste, was man tun soll. Ich habe sehr viel am Radio gehört. Ich habe viele Leute sprechen hören, sehr entschieden, aber im Grunde wissen sie nicht, was man hätte tun können. Es ist nicht leicht, gegen eine organisierte kleine Gewalt vorzugehen. Denn diese kleine Gewalt ist geplant. Sie ist irgendwie systematisch wiederholt, nicht wahr? Die Jungen da wussten genau, wo sie hingehörten, was sie tun sollten und so weiter. Sich darauf vorzubereiten, ist nicht leicht. Andererseits weiß man doch, dass das Potenzial dieser Gewalt nach ideologischen Grundlagen sucht. Die sind sehr viel älter. Die haben ihre Wurzeln im Faschismus, die haben ihre Wurzeln überhaupt in totalitären Systemen. Und man wusste ja, dass ein totalitäres System, das der DDR und auch in anderen Ostblockstaaten zusammengebrochen ist. Ja. Was hätte man anderes erwarten können als anfällige Menschen, anfällig für Ideologien dieser Art? Da haben Sie ganz recht. Man muss darauf gefasst sein. Es ist selbstverständlich, dass nach einer solchen Geschichte, wie Deutschland unter Hitler erlebt hat, und dann die Geschichte, die man in Ostdeutschland erlebt hat unter den Kommunisten, dass man nach einer solchen doppelten Erfahrung die Leute nicht stabil sind und nicht wissen und nicht ruhig sind und nicht einfach mit der Vernunft bereit sind, zu sehen, was zu tun ist. Also eine bestimmte Instabilität, damit muss man schon rechnen. Und darauf muss man gefasst sein. Aber die Frage ist, wie man eben da entgegenkommt. Und ich glaube, dass es gibt einerseits wahrscheinlich Polizeimaßnahmen, solche Geschichten, von denen ich nichts verstehe und da werde ich keinen Rat geben, denn das Ei kann die Henne nicht unterrichten. Aber etwas anderes ist, dass man nie genug die Leute, die jungen Leute, erziehen muss. Die Erziehung der jungen Menschen, die das erlebt haben, die jetzt das rückwärts schauen und die noch Eltern oder Großeltern gehabt haben, unter deren Einfluss sie gewachsen sind, diese Leute sind nicht und können nicht vielleicht reif sein. Und diese müssen erzogen werden. Und die Erziehung, alle Welt spricht von Erziehung heutzutage. In allen Ländern übrigens, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland ganz besonders. Alle Leute sprechen davon. Aber was ist Erziehen? Und manche Leute glauben, Erziehen ist ein Drill. Das ist es nicht. Andere Menschen glauben im Gegenteil, Erziehung ist zu lieben und freilassen. Das ist auch nicht Erziehung. Denn wir sind keine Engel und diese jungen Leute sind auch keine Engel. Erziehen bedeutet in der ersten Stelle, glaube ich, ein inneres Gewicht den jungen Leuten zu geben, so dass sie an vieles hängen, dass sie für etwas sorgen, dass sie sich für etwas interessieren, dass sie nicht einfach so mit dem Wind flattern hin und her, dass sie ein Zentrum haben. Und das ist alles nicht leicht in die Erziehung zu bringen, umso mehr, da die Erwachsenen sehr oft dieses gewichtige Zentrum nicht besitzen und die Methode, um sie zu übergeben, noch weniger. Also, das kann man eigentlich kaum direkt wollen. Man kann es nur üben, dadurch, dass die Kleinen sich an vieles und an viele binden. Dass man sich ihnen an etwas und an viele bindet. Dass etwas wertvoll ist. Sie sprachen von den Menschenrechten. Menschenrechte halte ich für die Grundlage der Demokratie und überhaupt für die Grundlage des Zusammenlebens. Aber was sind schon Menschenrechte? Warum hat der Mensch Rechte? Nicht, weil eine Erklärung abgegeben worden ist in einem bestimmten Jahr. Die Erklärung muss sein, ich habe nichts dagegen. Aber damit die Erklärung sich in Wirklichkeit verwandelt, müssen die lebendigen Wesen, die dazu kommen sollen, die müssen innerlich existieren. Die müssen wirklich da sein. Sie müssen wirklich ein Interesse haben an Leben, an Liebe, an Kunst, an Wissenschaft, an Menschen, an irgendetwas. Und sei es an eine technische Entwicklung. Ich habe nichts dagegen. Aber sie müssen für etwas da sein und nicht für nichts. Und das Schrecklichste ist, dass so viele Leute gar nicht wissen, wozu sie da sind. Aber das ist ja genau das Problem. Würden Sie glauben, dass diese jungen Menschen, die Ausländerheime in Brand stecken, dass die vielen Gleichgültigen, die daneben stehen und zum Teil sogar Beifall zollen, dass die auch auf der Suche sind nach dem, was Sie skizziert haben als inneren Halt, innere Würde, dass es da noch Möglichkeiten gibt, diese Menschen zu erreichen? Also wissen Sie, ich habe viele, viele Jahre unterrichtet. Ich habe zunächst 20 Jahre im Gymnasium unterrichtet und dann 20 Jahre an der Universität. Ich sage immer, ich bin eine alte Lehrerin. Das bedeutet, dass ich sehr, sehr vielen Jungen begegnet bin. Und ich halte die Jungen für bereit, sich an alles, nicht an alles, aber an bestimmte Dinge und an bestimmte Wesen wirklich zu interessieren. Es ist die Pflicht der Lehrer. Die Lehrer müssen das für ihre Hauptpflicht halten. Wenn ich zum Beispiel Jungen sehe, die leidenschaftlich Musik üben, aber üben, nicht einfach Lärm machen. Wenn ich die sehe, dann denke ich für mich, die sind schon gerettet. Es kommt auf den Fleiß für etwas, aus Liebe für etwas, aus Mühe für etwas. Aber das tut man nicht genug. Ich halte zum Beispiel für ein Grundverbrechen von einem Lehrer, wenn die Schüler sich da, wo er sich befindet, sich langweilen. Sich langweilen ist das Gefährlichste. Das öffnet die Tür zu allen Unglücken und allen Übeln, Drogen und so weiter. Die Jungen dürfen sich nicht langweilen. Ihre Zeit ist zu kostbar. Sie können spielen, sie können Sport machen, alles, was sie wollen, aber sich nicht langweilen. Und womöglich von etwas ergriffen zu werden, wofür sie bereit sind, sich Mühe zu geben. Aktiv, aktiv. Man sprach immer von aktiver Schule. Aber es ist nicht nur die aktive Schule für die kleinen Kinder. Es ist die Schule, wo die Kinder einfach keine Zeit haben, um sich zu langweilen. Sehen Sie? Und das ist eine Frage der Gegenwärtigkeit. Die Lehrer müssen gegenwärtig sein. Das sind die Menschen heute eigentlich selten. Woran liegt das? Glauben Sie, dass die Demokratie, so wie wir sie kennengelernt haben in der Schweiz, genauso wie in Deutschland, eine geeignete Grundlage ist, um diesen Sinn, den Sie beschreiben, diesen eigentlichen Kern des Menschseins zu garantieren? Nein, die Demokratie ist nicht ein Mittel dazu. Die Demokratie kann ein Ergebnis davon sein, aber nicht ein Mittel dafür. Die Demokratie ist eigentlich eine Technik, damit niemand unterdrückt wird. Also das ist eine sehr gute Technik, aber eine sehr schwierige. Und da müssen die Leute es wirklich wollen, dass niemand unterdrückt wird. Aber warum darf niemand unterdrückt werden? Warum hat der Mensch Rechte überhaupt? Mehr als eine Schnecke oder eine Kuh oder ein Vogel. Warum hat der Mensch Rechte? Ich habe immer beobachtet, man erwähnt verschiedene Rechte, aber man überzeugt die Leute nicht davon, dass sie etwas in sich haben, weswegen sie Rechte haben. Und was ist das, was sie in sich haben? Und was die Paragraphen gar nicht erwähnen, die Paragraphe, das ist das, dass jeder Mensch die Fähigkeit hat, bewusst, verantwortlich etwas zu entscheiden. Setzt das nicht voraus, dass die Menschen auch ein Gefühl dafür haben, dass sie das irgendwann, wenigstens einmal an irgendeiner Stelle ihrer Seele, sage ich mal, spüren müssen, damit man sie überhaupt davon überzeugen kann, von diesem Punkt auszugehen? Ja, das kommt vom Erleben. Das kommt vom Erleben. Wenn Sie einem Menschen begegnen, der einmal in seinem Leben entdeckt hat, dass er sich radikal frei gefunden hat, nicht indem er irgendetwas getan hat, irgendwo, irgendwann, irgendwie, weil er es konnte, sondern aus einem ganz anderen Grund, weil er innerlich die Notwendigkeit empfand, so zu handeln und nicht anders. Das ist das Entscheidende, von der inneren Notwendigkeit heraus. Sehen Sie, ich zitiere das immer und ich zitiere das noch einmal für Sie. Als Antigone in der Tragödie von Sophokles die Erde auf den Leichnam ihres Bruders werfen wollte, obgleich der König es verboten hatte, unter Todesgefahr. Und ihre Schwester wollte sie überzeugen, tu das nicht. Dann, was hat sie geantwortet? Ich kann nicht anders. Das bedeutet gar nicht, ich tue irgendetwas willkürlich, sondern ich tue das, ich kann nicht anders. Es ist meine innere Notwendigkeit. Wenn jemand das erlebt hat, auch in weniger tragischen unter weniger tragischen Umständen, dann weiß er sein Leben lang, wer mir entgegenkommt, ist ein Mensch, er hat auch diese Fähigkeit. Und weil er diese Fähigkeit hat, hat er Rechte. Setzt das nicht auch voraus, dass man in sich selbst ja auch den Punkt kennen muss, der vielleicht jeden Menschen anfällig macht für totalitäre Ideen? Ja, denn was macht den Menschen empfänglich für totalitäre Ideen? Sehr Verschiedenes eigentlich. Aber von Grund auf, wenn das bei den Fanatikern geschieht, dann ist die Grundlage folgende. Sie sind sicher, dass sie die Wahrheit besitzen. Und um sicher zu sein, dass man die Wahrheit besitzt, muss man die Wahrheit sehr klein schätzen. Denn sonst versteht man, dass die Wahrheit so kompliziert und so tief ist, dass man sie nie ganz besitzt. Und deswegen braucht man noch den anderen für den Austausch. Denn der andere hat auch etwas von der Wahrheit in sich, was ich nicht sehe. Dann ist es nicht so, dass ich irgendwie nachgebe, sondern ich brauche den anderen. Wie siehst du die Wahrheit? Wie sieht es aus bei dir mit der Wahrheit? Sie haben mal geschrieben, dass Demokratie genau diesen Prozess von Auseinandersetzung von mehreren Positionen ermöglicht, weil sie um den einzelnen Menschen einen leeren Raum lässt. Nun ist es aber ja so, dass genau die meisten Leute diesen leeren Raum nicht ertragen. Das ist ganz wahr. Das ist ganz wahr. Und die Schwierigkeit ist, dass weil die Demokratie einen leeren Raum jedem Menschen zur Verfügung für die eigene freie Verantwortung lässt, deswegen glauben viele Leute, dass diese Demokratie leer ist. Sie ist überhaupt nichts. Sie wagt nichts, sie befehlt nichts, nicht wahr? Und sie verstehen nicht, dass diese Lehre das Wesentliche ist, aber nur, wenn der Einzelne diese Lehre fühlt, wenn er etwas in sich hat, womit er das fühlt. Also kommt es darauf an, dass man die Wahrheit will, dass man anerkennt, dass man sie nicht ganz besitzt, dass man den anderen braucht, der anders denkt, und dass man ein Regime braucht, wo eine bestimmte Lehre um jeden Menschen geschützt bleibt, damit er frei sein kann. Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer, und wenn wir die Weltgeschichte, wie sie sich im Augenblick darstellt, betrachten, dann sieht es ja eher dafür negativ aus. Sind Sie da pessimistisch? Denn wenn man anschaut, das Aufkommen fundamentalistischer Strömungen, totalitärer Ideologien, dann sieht es doch so aus, als ob die meisten Leute diese Lehre genau mit falschen Wahrheiten, mit verabsolutierten Wahrheiten leichter füllen können als mit einer eigenen Sicherheit. Das ist sicher leichter. Leichter ist es ganz bestimmt. Ob ich pessimistisch bin, wissen Sie, ich werde Ihnen etwas sagen. Ich bin kein Prophet. Und ich weigere mich, überhaupt Prophet zu sein. Das bedeutet, ich weigere mich, pessimistisch oder optimistisch zu sein. Wir gehören zum Jetzt. Und in der jetzigen Lage müssen wir versuchen zu finden, was wir zu tun und was wir zu sagen haben. Mehr können wir nicht. Prophet sind wir nicht. Auf alle Fälle bin ich keiner. Also, das lasse ich beiseite. Aber da haben Sie ganz recht. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo es so aussieht, als hätten die Leute eine Art, ich weiß nicht, erneute Kinderkrankheit, nationalistische Kinderkrankheit. Sie verlieben sich plötzlich für ihre Besonderheit. Sie können sonst niemanden in der Nähe ertragen. Sie müssen ihn fortjagen oder töten. Und das sieht man jetzt in den verschiedensten Kontinenten sogar. Ich weiß nicht, das ist wie eine Krankheit der Zeit. Das ist ganz furchtbar. Ja, auf der einen Ebene soll zum Beispiel Europa geeinigt werden und es werden Schritte in diese Richtung unternommen. Ja. Und unten drunter hat man den Eindruck, die Leute ertragen das Fremde immer weniger. Sie separieren sich voneinander. Vielleicht kommt es daher, dass das sich wie oft in der menschlichen Geschichte uneben, ungleich entwickelt hat. Und es hat sich viel und stark und schön in eine Richtung entwickelt, so dass die Reaktion dagegen bei denen, die dafür keineswegs reif sind, gewalttätig wird, nicht wahr? Die Gewalt antwortet auf diese Versuche. Und das ist wieder eine Gefahr, die wir zu durchleben haben. Aber ich hoffe, dass es uns doch mit Weisheit gelingen wird. Aber es ist sehr schwer. Und da muss man beides haben. Einen Sinn für Mut und einen Sinn für Geduld. Einen Sinn für Hartnäckigkeit und einen Sinn für Zuhören, nicht wahr? Aber ganz gefährlich, und da komme ich wieder auf etwas, was ich früher sagte, ist die Lehre. Nicht L-E-H, sondern L-E-E. Wenn die Menschen leer sind, sind sie für jede Gewalt bereit. Glauben Sie, dass diese moderne Gesellschaft mit all ihren Fortschritten, mit ihren technischen Möglichkeiten auf der anderen Seite dazu beiträgt, die Menschen leerer zu machen, dass das ein Preis sozusagen dieser Fortentwicklung menschlicher Möglichkeiten immer auch ist? Es ist vieldeutig. Es ist Mode heutzutage, sehr viel gegen Wissenschaft und Technik in erster Linie zu schimpfen. Ich glaube, das ist undankbar und dumm. Denn die Wissenschaft ist ein wunderbares Abenteuer des menschlichen Geistes, der menschlichen Intelligenz. Und wir sind trotz der wunderschönen Ergebnisse, die wir gehabt haben, noch sehr, sehr weit vom Ziel. Wir haben noch endlos zu finden und zu suchen. Die Technik gewinnt für viele, viele Menschen Möglichkeiten der Freizeit. Und der nicht zu müden Freizeit. Und das ist sehr, sehr wichtig und kostbar. Und ich glaube, dass je mehr die Menschen lernen, je mehr sie von den Dingen verstehen, desto neugierig werden sie, desto gieriger werden sie von Wahrheit. Und das ist alles wunderbar. Also ich bin für alle Wissenschaftler und Techniker dankbar. Aber sie fragten, lenkt es die Menschen in diese gewalttätige Richtung? Zum Teil ist es möglich, denn viele Menschen haben mehr Freizeit, aber diese Freizeit bleibt leer. Sie tun irgendetwas natürlich, aber die bleibt menschlich leer. Was die Menschenrechte angeht, bleibt sie leer. Und dann haben die Menschen stärkere Mittel, technische Mittel, gefährlichere Mittel, dann mehr innere Leere, dann sind sie gefährlicher, in Gefahr, und dann ist natürlich, kann das alles bis ins Wahnsinnige wachsen. Wenn die Leute versklavt sind, haben sie keine Zeit dafür natürlich, aber sie manifestieren auch nicht dagegen. Und die gewalttätigen Manifestationen, die bleiben aus, nicht wahr? Sehen Sie, eine Lebensart ändert sich. Noch etwas. Die Leichtigkeit, mit der die Technik funktioniert, lässt uns die wirkliche Schwere des körperlichen Menschsein vergessen. Das ist sehr wichtig. Ich glaube, viele Menschen bilden sich ein, dass sie sich heutzutage die Leichtigkeit der Engel erlauben können. Und dann sind sie auch leichtsinnig mit der Gewalt. Weil sie davon absehen, dass sie einen dass Körper einen haben, Körper dass haben. Sie an Materie der gebunden Körper sind. Der Körper ist etwas Ernstes im Menschsein. Das ist Last. Und die Last hält die Menschen bei der Wirklichkeit, in der Wirklichkeit. Sie haben 1957 schon einmal eine Deutschlandreise unternommen und damals ein Vorwort geschrieben zu Ihrem Buch Die Ideologien und die Wirklichkeit. Und Sie haben damals vor immerhin 35 Jahren festgestellt, so eine ideologische Leere, so ein Vakuum. Nun denke ich, da sind 35 Jahre vergangen. Das, was Sie damals beschrieben haben, bezogen auf Deutschland, hat sich im Grunde ja mit Umwegen über verschiedene Ideologien doch eigentlich nur verschärft durch ja, die zunehmende technische Entwicklung. Ja, es hat sich in verschiedenen Bereichen geändert, aber es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Und das ist das Gefährliche auch dabei, nicht wahr? Ganz wesentlich ist das. Wissen Sie, dieses Buch, Die Ideologien und die Wirklichkeit, ich bin eher stolz, dass ich es geschrieben habe, denn ich war damals in Paris. Und die Stimmung war sehr Fellow Traveler zu dem Kommunismus. Und das Buch habe ich ganz gegen den Strom geschrieben damals. Und ich glaube, das Buch ist ein gutes Buch in dieser Hinsicht. Ja, es ist ganz erstaunlich, nach 35 Jahren zu diagnostizieren, dass das, was Sie vorgefunden haben, den Befund, den Sie hatten, dass sich da an der Substanz so wenig verändert hat. Immerhin gab es in der Zwischenzeit ja dieses gewaltige Jahr 1968 mit all dem, was da mit verbunden war. Ja. Und es scheint, es hat ja, das Grundsätzliche also, an Dinge anging, doch relativ wenig Spuren hinterlassen. Ja, finden ich Sie das werde so? Ihnen sagen, im Jahr 68 war ich auch gerade in Paris. Aber es ist die Frage, ob es sich sehr vieles geändert hat. Ja, ich würde sagen, ja, vieles hat sich geändert, natürlich in der äußeren Welt auch. Aber die Menschen ändern sich nicht so schnell innerlich. Und es ist auch so, dass wir meistens denken eher an technische Lösungen, an technische Mittel, an äußere Gewalten, die zu brauchen wären. Und wir denken nicht genug an diesen langsamen Prozess, wodurch die Menschen sich mit Substanz fühlen. Das ist das Wesentliche. Ich bin immer erstaunt, wie sehr die Leute, zum Beispiel die Geschäftsleute, in ihren Versammlungen über ihren Erfolg sprechen. Oder wenn die Leute, die sich für Menschenrechte interessieren, über die verschiedenen Absätze in den Konventionen streiten können. Und solche Dinge, aber nicht über den inneren Grund, warum sind Menschenrechte so gewichtig? Wozu ist der Erfolg da? Wo ist die Quelle des all dem? Denn in der Sinnlosigkeit schneller vorwärts zu kommen, das ist wirklich sinnlos. Hängt das nicht damit zusammen, dass wir uns alle mit Verhältnissen längst arrangiert haben, die zu umschreiben sind mit so einem falschen Frieden, der im Grunde einen Nichtkrieg meint, Kriege im Kleinen, aber immer zulässt? Sie haben ganz recht. Wir nehmen das Wort Frieden viel, viel zu leicht und zu schnell. Wir glauben, es ist schon Friede, wenn wir noch nicht mit Granaten kämpfen. Das ist noch lange nicht Friede. Und damit Friede ist, ist dieser ganze große Weg zu gehen, von dem ich früher erzählte, damit der Inhalt da ist, ich habe nicht die ganze Wahrheit, ich brauche den anderen, weil er anders ist als ich. Und ich brauche ihn und ich muss mit ihm sprechen. Und damit ich mit ihm sprechen kann, brauche ich die Zeit, die Bequemlichkeit der Technik, das Soziale der Ordnungen und so weiter und so weiter. Und deswegen ist das alles kostbar. Aber das bezieht sich auf die innere Nahrung und gegenseitige Nahrung der Menschen und nicht so einfach auf technische äußere Mittel. Diese Nachkriegsgeneration, die mit dem Datum 68 verbunden ist, die hat doch, wenn ich sie dann richtig interpretiere, einen Umweg gemacht. Die hat versucht, Verantwortung abzuwälzen, insofern sie gesagt hat, Verhältnisse sind schuld, Verhältnisse müssen geändert werden, und hat eigentlich verabsäumt, die Verantwortung des Einzelnen für diese Verhältnisse ganz zu stärken. So. Das ist jetzt auch nun endgültig auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet. Ganz so. Wissen Sie, immer im Jahr 68 habe ich diese ganze Bewegung nicht so ernst genommen, wie die Leute meiner Generation es oft getan haben. Ich kenne viele Leute meiner Generation, die knieten in Bewunderung vor den jungen Leuten. Sie sind so originell. Sie haben alles neu erfunden. Sie haben mehr Neues gefunden als wir in 4 Jahrhunderten. Sie waren einfach sprachlos. So originell fanden sie das alles. Ich habe geguckt, ich habe zugehört, ich habe stundenlang zugehört. Und ich fand das sehr langweilig, denn ich hatte das alles früher in den modernen Zeitschriften gelesen. Das stand schwarz auf weiß. Ich hatte es alles gelesen. Das waren nicht neue Gedanken. Das war eine leichte Art, sich über die andere Welt zu erheben und zu glauben, wieder, wir haben die Wahrheit. Wir genügen uns. Wir brauchen niemanden. Und die Alten schon gar nicht. Was natürlich mit dem, was die Alten anzubieten hatten, auch ganz stark zusammenhing. Ja, aber die Alten hatten noch viele Alten hatten noch zu anzubieten. Aber die haben verlernt zu hören. Und ich glaube, das hat auch sehr entfernte Folgen. Denn die jungen Leute von heute haben jetzt diese Leute von 1968 als Lehrer, als Professoren, als Autoritäten, die haben jetzt die Wirklichkeit in den Händen. Das hat langjährige Folgen. Und das muss man auch verstehen. Dass man der Sinn für Geschichte, nicht wahr? Was ist der Sinn für Geschichte? Das ist eben der langatmige Sinn, dass man weiß, dass der Mensch langsam zu den Wahrheiten kommt. Und wenn er etwas über den Ballast wirft, was er manchmal recht hat zu tun, muss er wissen, womit er es ersetzt. Sonst kommt wieder die Leere. Und der Ehrgeiz, wir sind besser. Das ist das Gefährlichste. Und der Mensch tut es doch aus Angst heraus. Er greift nach Gewissheiten, weil er im Grunde ängstlich ist, unsicher ist und das nicht aushalten kann. Und er ist ängstlich sehr oft, weil er zu viel an sich denkt. Weil er nicht an das denkt, was ihn hält. Denn wenn er daran denken würde, was ihn hält, da wäre er nicht so ängstlich. Denn das, was einen hält, erscheint immer stärker, mächtiger in sich, wertvoller. Und also es hält stand, nicht wahr? Frau Hersch, wann haben Sie selbst in Ihrem Leben begriffen und erfahren, was Sie hält? Sie waren ja als junge Studentin in Deutschland, Ihre Eltern waren Juden, Sie sind geboren 1910, Juden, die aus Polen eingewandert waren. War die jüdische Tradition für Sie etwas, was so eine gewisse Art von Identität, Heimat, Halt geboten hat, oder kam das später? Ich habe zwei jüdische, polnische Eltern gehabt, die Studenten waren. Und ich bin mitten unter den Studenten erwachsen. Und ich habe nächtelang Diskussionen gehört über alle möglichen politischen, philosophischen, demokratischen und so weiter Fragen, Probleme gehört. Nächtelang, sie haben mich nicht schlafen lassen, denn sie waren so leidenschaftlich ergriffen bei den Problemen in dieser Zeit, in Anfang des Jahrhunderts, nicht wahr? Nicht ganz am Anfang, aber eher am Anfang. Und da habe ich das alles eigentlich mitbekommen, aber nicht in der Gestalt einer statischen jüdischen Tradition, sondern in der Gestalt jener jungen Juden, die für die Freiheit waren, für die Demokratie, für die Menschenrechte von Anfang an und die in die Schweiz gekommen sind, um zu studieren in einem freien Land. Und die freie Schweiz ist mir für mich ein Tresor. Schatz. Ein Schatz gewesen. Von Anfang an, als dieses freie Land, wo es nicht in Frage kam, dass man gezwungen wäre, etwas zu denken, anders als man es denken, oder etwas zu glauben, anders als man es glaubte. Nicht wahr? Ich konnte mir eigentlich das gar nicht vorstellen. Ich konnte sehr gut verstehen, dass man untereinander gestritten hat, nicht wahr, im Namen dessen, was man für gut und für recht hielt. Aber nicht so, nie so, dass man die Wahrheit des anderen oder den anderen als solchen kaputt machen würde. Denn jeder war der Träger seines Glaubens. Und wegen dieses Glaubens und der Verantwortung vor diesem Glauben hatte er Menschenrechte. Also das habe ich eigentlich von Kind auf mitbekommen. Von Kind auf. Und dann kam ich nach Deutschland, um zu studieren. Ich war Studentin bei Jaspers. Ich hatte Glück. Ich bin durch Zufall in den Hörsaal gekommen, wo Jaspers lehrte. Und Jaspers ist mein Hauptlehrer geblieben, lebenslänglich, ohne dass ich sehr viel bei ihm gehört habe. Aber er war wirklich mein Lehrer. Und da war ich im Wintersemester, um über seine Philosophie nachzudenken. Und seine Philosophie ist eine Philosophie der Freiheit. Und da kam Hitler zur Macht. Sie hatten damals ja auch noch Gelegenheit, Heidegger zu hören. Da marschierten die braunen Horden schon. Ja. Wie hat das auf Sie damals als junge jüdische Studentin gewirkt? Wussten Sie, was da aufkommt? War das schon klar? Ja, es war ganz klar. Also Zweifel hatte ich keine. Zweifel hatte überhaupt niemand. Ich meine, ich glaube nicht, dass die Leute in Deutschland Zweifel hatten über das, was Hitler brachte. Das kann ich nicht glauben. Manche waren gleichgültig, manche waren günstig, manche waren erschrocken, aber nicht wissen können sie nichts. Denn das ist überall gesagt worden, geschrieben worden, geschrien worden. Man konnte es nicht ignorieren. Zumindest nicht, wenn man zu denen gehörte, die von diesem Angriff im Zentrum betroffen waren. Haben Sie damals dann wieder in der Schweiz, Sie haben Deutschland dann ja recht bald verlassen, niemals ja, das Gefühl das war, von Ohnmacht gehabt. Das heißt, ich habe Deutschland verlassen, aber ich bin in die Schweiz zurückgefahren und ich habe gleich gemeldet, dass ich für das nächste Semester wieder nach Deutschland komme, was allen Leuten und meinen Eltern besonders ganz verrückt schien. Ganz verrückt. Aber warum habe ich das gesagt? Wissen Sie, ich war im Winter in dieser philosophischen Übung so geübt im deutschen Denken, dass ich es einfach nicht ertragen konnte, was ich in den Zeitungen las, was in diesem selben Deutschland damals geschah. Und ich habe gesagt, ich muss hin, um zu verstehen, was vor sich geht. Und deswegen bin ich zurückgefahren. Und da bin ich zu Heidegger gegangen, um zu sehen, wie das aussieht, ein Nazirektor. Und da habe ich das verstanden. Nicht wahr? Aber ich habe Verschiedenes da verstanden. Und ich habe es nicht bereut, dass ich hingegangen bin. Wissen Sie, meine Situation war nicht so gefährlich. Denn als Ausländerin sollte man mich anständig behandeln. Es gab Verordnungen dafür, auch als Jüdin. Und als Jüdin sollte man mich hinauswerfen. Es war ein bisschen widerspruchsvoll. Aber das schadete nicht so sehr. Ich war neugierig, wie das vor sich ging. Und ich habe da manches erfahren, was ich sonst nie erfahren hätte. Wissen Sie, was ich entdeckt habe damals? Dass der Einfluss des Nationalsozialismus eigentlich mehr eine physische Ansteckung gewesen ist als eine geistige. Eine physische Ansteckung. Ich habe es erlebt. Viele Deutsche haben nach dem Krieg gesagt, sie wären nie Nazis gewesen. Aber sie haben es einzeln gesagt. Und manche dachten wahrscheinlich, sie seien einzeln nicht Nazis gewesen. Aber zu Millionen waren sie auf der Straße. Und das ist das Erschreckende dabei. Man wird von den Millionen angesteckt. Obgleich man sich vorstellt, dass man selbst nicht angesteckt ist. Das belegt doch auch Ihre These, dass Sie sagen, die körperliche Präsenz, das körperliche Gewicht wird zu gering geschätzt. Ganz so. Sie haben ganz recht. Ganz recht. Man konnte lahm werden, einfach von dem Eindruck, von dem Druck der Einstimmigkeit. Aber hieß das nicht auch, vorauszusehen oder zu spüren und sich zumindest nachher nicht mehr darüber zu wundern, dass das physische Auslöschung von anderen, von den Juden, von anderen Völkern bedeutet hat? Das ist in dieser Logik doch ganz folgerichtig. Kommt man da nicht an einen Punkt, wo man sich sehr, sehr ohnmächtig fühlt als Philosophin? Dass es diese Gefahr überhaupt für Menschen gibt, wenn sie in großen Massen leben oder erscheinen, das ist das Erschreckendste. Und ich erzähle es Ihnen, ich erzähle es so viel ich kann, dann um zu warnen. Denn man denkt nicht daran. Wenig Leute denken an diese Versuchung, an diese Gefahr, in der sie sich befinden, wenn sie sich in ganz großen Massen befinden. Das macht die Massen ganz unmenschlich. Und in erster Linie sind die Menschenrechte zu verteidigen gegen solche Massen. Wenn der vermasste Mensch ist schrecklich. Wenn Sie sich erinnern an diese Zeit während des Krieges, nach dem Krieg, wo man dann erfahren hat, was die Konsequenz eines solchen Regimes gewesen ist, zum Beispiel für die Juden und nicht nur für Sie, haben Sie da niemals das Gefühl gehabt, wirklich ohnmächtig zu sein? Und aber radikale Ohnmacht, radikale Ohnmacht. Aber es hat immer wieder die Menschen gegeben, die dagegen gestorben sind. Es hat in diesen schrecklichen Jahren immer wieder die Bestätigung der Menschenrechte gegeben. Genauso wie später unter dem kommunistischen Regime. Die Menschen, die Widerstand geleistet haben, die Menschen, die in den psychiatrischen Kliniken waren, weil sie nicht gehorchten, dieser Ungehorsam, und das ist wieder etwas, was wir heute als Gefahr erleben. Wenn man zu lange das erlebt, dass das einzig Menschliche und Anständige ist, Widerstand und Revolte, dann kommt man zu dem Punkt, wo viele Leute Gehorsam und Gesetz verachten. Und die Menschen können ohne Gehorsam und Gesetz nicht leben. Also das Gesetz zu diskreditieren, nicht wahr? Ich denke an Sokrates, er ist doch dafür gestorben, damit das Gesetz geachtet wird, weil er so frei war und so fähig war, nicht zu gehorchen. Aber dieses entgegengesetzte Gehorchen und rebellieren können, das müsste man in jedem Menschen entwickeln. Und das entwickelt man, jetzt komme ich wieder zu meinem Anfang zurück, dadurch, dass man an etwas hängt, um es zu verteidigen, ein Gesetz zu achten, und ist man fähig zu rebellieren. Sie haben mal gesagt, Kultur sei Nahrung für die Freiheit und Freiheit eben die Verabredung mit der Welt, wie sie tagtäglich um uns ist. Das glaube ich wirklich. Ich glaube, Kultur nicht im Sinne von einem Schmuck, von einigen Konventionen, von einer oberflächlichen Eleganz oder irgend so etwas von dieser Art. Aber Kultur als tiefe Nahrung, das heißt Kultur als Stimulus für die Suche nach der Wahrheit. Kultur, die uns immer weiter führt von dem, was man erreicht hat, damit man weiter die Wahrheit besser sucht. Die Kultur, die ein Appetit bleibt und nicht eine erfüllte Gleichgültigkeit. Also Kultur nicht nur als Mittel, um irgendeinen Zweck zu erreichen, und auf der anderen Seite auch nicht ein Traum, in dem man sich flüchtet und den Eben, der einen aus an der Wirklichkeit, Unwirklichkeit, zieht. Sondern im Gegenteil, an Sinn für Wirklichkeit und Wille für Wirklichkeit. Also die Kultur in diesem Sinn sollte man in jeder Schulklasse, was es auch für ein Fach ist, entwickeln. Kann man in allen Fächern tun. Ich finde, dass man da eine Pädagogik entwickeln könnte, wo der Physiklehrer, wo der Mathematiklehrer, wo der Biologielehrer, wo der Literaturlehrer, wo der Französischlehrer und so weiter sein Fach dafür brauchen kann, um das stärker zu machen und tiefer zu machen. Heißt das nicht, dass man gerade Gegenwärtigkeit, also das Leben jetzt hier, erfahrbarer machen muss? Denn die Gefahr ist doch immer, entweder eskapistisch sich daraus zu entfernen oder halt zielgerichtet auf was anderes, immer Zukünftiges hinzuleben, Eben. Aber das Gegenwärtige gar nicht mehr richtig zu erspüren. Eben. Also Sie haben Wie kann ganz das aussehen? Wie kann man unterscheiden? Was ist wahre Kultur, was ist unwahre Kultur heute? Wissen Sie, es ist kein Problem eigentlich. Man soll sich nicht fragen, was ist echte Kultur und was ist weniger echte Kultur. Ich glaube nicht an diese Rederei im Grunde. Sondern es muss um etwas die Rede sein. Um etwas. Was ist dieses Bild? Was ist dieses Buch? Was ist dieses Gesetz? Oder vielmehr, nicht was ist dieses Gesetz, sondern wie war diese Forschung? Wie ist diese Forschung erlebt worden von dem Gelehrten? Und ich finde, dass man zum Beispiel in den wissenschaftlichen Fächern jedes Jahr im Gymnasium mindestens eine Woche dafür brauchen sollte, nicht um Gesetze zu lernen, die man schon erfunden hat, sondern um die Forschung eines bestimmten Gelehrten, der ein bestimmtes Gesetz erfunden hat, nachzuerleben. Wie war diese Geschichte? Wie ist er drauf gekommen? Welche Feindschaften hat er gefunden? Wie ist er gescheitert? Was hat er dann gedacht? Wie hat es weitergeführt? Eine Woche lang eine Forschung nachzufühlen, das ist Fühle für die Seele. Das halten Sie für möglich. Das setzt aber Gelehrte voraus, die ein fundamentales Interesse daran haben, das nachlebbar, nachfühlbar zu machen. Man muss solche Lehrer haben. Man muss solche Lehrer haben. Vielleicht nicht dieselben, wenn es sein muss. Es wäre besser, wenn es dieselben sind. Aber wenn vielleicht nicht dieselben, dass sie von einer Klasse zur anderen eine Woche im Jahr so etwas unterrichten. Damit Wissenschaft ein menschliches Abenteuer wird. Und die Kunst dasselbe, und die Philosophie dasselbe, und Grammatik dasselbe, alles. Denn alles ist Kultur oder kann Kultur sein. Und man kann genauso sagen, nichts ist Kultur. Im Augenblick sieht es doch eher so aus, dass Kultur degradiert zum bloßen Konsum und das Hand in Hand geht mit diesem Wahn von Machbarkeit im Bereich von Wissenschaften, vor allen Dingen auch von Politik, dass auf der einen Seite konsumiert wird, auf der anderen Seite die Leute die Wahnvorstellung haben, alles praktizieren zu können, alles im Griff zu haben. Und diese Schere geht doch eher immer weiter auseinander. Hat das was mit Zeit zu tun auch? Wissen Sie, so erzählen die Geschichte die Leute, die Feinde, die theoretische Feinde der Wissenschaft und der Technik sind. Sie sind gar nicht Feinde im Praktischen. Sie wollen Licht haben, Heizung haben und so weiter und so weiter. Nicht? Aber sie tun als ob. Und sie machen sich Propaganda von dieser Schwarzmalerei. Und sie machen die Jungen verzweifelt dadurch. Also ich kann es nicht mehr hören, muss ich Ihnen sagen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich finde im Gegenteil, man muss zeigen, wie kostbar das ist, wie tief das ist, wie weit das führt und welche Schwierigkeiten darin liegen. Und dann wissen die Jungen, es gibt noch haufenweise Probleme. Aber man braucht sie, um diese Probleme zu lösen. Es gibt noch haufenweise zu tun. Aber man braucht sie, man erwartet sie. Und dann ist es schön. Das richtet sich gegen eine Kulturkritik, die jammert und eigentlich immer etwas beklagt. So ein Stichwort wäre ja auch Verlust von Utopie. Und heuchelt. Anstatt zu sagen, das sind die Probleme und sie sind zu bewältigen. Eben. Niemand versteht, was Wissenschaft ist, außer ein paar Wissenschaftler. Und wir wiederholen einfach so in den Examen so und so ein Gesetz über etwas. Aber das ist Unsinn, natürlich. Und da muss man tadeln, denn da kann man es anders machen. Heißt das auch, dass man sich mehr Zeit nehmen muss? Dass die Menschen lernen müssen, gegen so eine Schnelligkeit, die ihnen das Gefühl eigentlich nimmt, Stellung zu beziehen und auf ihrer Zeit, auf anderen Rhythmen von Zeit wieder zu bestehen? Zeit und Geduld fehlt überall. Zeit und Geduld fehlt überall in diesen Sachen. Überall. Und man sagt immer, nicht wahr, ich würde jemandem, einem Direktor sagen, das, was ich Ihnen über den Physikunterricht erzähle, und er würde sagen, aber wir haben diese Woche noch gar nicht. Nehmen Sie sich diese Woche. Nehmen Sie sich diese Woche. Das ist gewonnene Zeit. Die Zeit für das Wesentliche sollte man sich geben, soll man sich nehmen. Und deswegen soll man manchmal ungeduldiger werden für verlorene Zeit. Also da bin ich eher ungeduldig, muss ich sagen. Hängt dieses sich nicht Zeit nehmen können oder wollen auch damit zusammen, dass man Endlichkeit fürchtet? Ah, das ist wieder ein Problem. Das ist ein sehr großes Problem, die Endlichkeit. Wissen Sie, ich bin sehr für menschliches Bewusstsein von Endlichkeit. Die Endlichkeit ist bei uns überall. Überall. Wir sind mit Endlichkeit surrounded, wie sagt man das, umgeben. Nach allen Seiten, alle Probleme führen uns zur Endlichkeit. Aber wir wollen es nicht sehen. Es ist viel besser, dass wir es sehen, dass wir es verstehen und dass wir es lieben. Denn schließlich ist das die Frage. Vielleicht will der Mensch gar nicht Mensch sein. Der Mensch möchte Engel sein oder der Mensch möchte der allmächtige Gott sein oder der Mensch möchte ein unschuldiges Tier sein oder ein Robot oder alles Mögliche, nur kein Mensch. Und das muss man lernen, wieder lieben, ein Mensch zu sein. Was kann dazu helfen? Was ist Ihre Erfahrung in Ihrem Leben vor allen Dingen gewesen, was Sie da gestützt hat, wenn man das wirklich erlebt? Wenn man das wirklich erlebt, es hat nicht sehr viel mit Glück zu tun. Durch menschliche Nahrung. Durch Genuss der menschlichen Nahrung. Also Kultur wieder. Oder nicht nur Kultur, helfen. Nützlich sein zum Beispiel. Etwas für etwas ausführen. Das ist schon etwas. Ich finde, man nimmt die Jungen viel zu wenig in Anspruch. Früher hatten sie furchtbar viel zu tun, aber sie würden sich freuen jetzt, wenn sie zu tun hätten. Sie meinen, man könnte ihnen mehr zumuten? Sehr oft. Warum tut man es nicht? Was hindert ältere Leute daran, die Vorbilder sein könnten? Weil man daran denken muss, wenn man es tun muss. Und dazu nimmt man sich wieder nicht die Zeit. Das hat nichts mit dem Metier zu tun. Jeder ist ein Philosoph und jeder ist kein Philosoph. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich ein Philosoph gewesen bin. Ein Philosoph ist man eigentlich kaum. Ich habe bei meiner ersten Vorlesung in der Universität, war der letzte Satz, habe ich gesagt, Gott sei Dank, verlangt man von mir nicht, dass ich ein Philosoph wäre, sondern dass ich Philosophie unterrichte. Und das ist schon schwer genug. War es für Sie in dem Zusammenhang jemals ein Problem, eine Frau zu sein? Nein. Also wissen Sie, das war nicht mein Problem. Es waren wahrscheinlich einige Schwierigkeiten, aber nicht sehr groß, nicht sehr anhaltend. Ich bin schon die zweite Generation. Meine Mutter hat schon zwei Fakultäten studiert und sie hat ihr Leben lang gearbeitet. Also, aber was ich glaube, und das ist wieder etwas ganz anderes, dass man heutzutage das Problem der doppelten Beschäftigung der Frau noch keineswegs gelöst hat. Man bildet sich ein, dass es gelöst ist. Keineswegs gelöst. Es ist noch alles durchzudenken. Kultur ist Nahrung für die Freiheit. Unter diesem Titel brachten wir heute im Forum der Wissenschaft ein Gespräch mit der Schweizer Philosophin Jeanne Hersch. Das Gespräch führte Lore Kleinert.